Wieder einmal im Wunderland angekommen, streift Alice durch einen lichten Wald. Sie geht nun schon einige Zeit, ohne zu wissen, wo sie sich eigentlich genau befindet. Da fährt sie plötzlich leicht zusammen, denn nur wenige Schritte entfernt sieht sie eine Katze auf dem Ast eines Baumes sitzen. Die Katze grinst nur, als sie Alice erblickt. Sie sieht ganz gutmütig aus, findet Alice. Aber sie hat doch sehr lange Krallen und furchtbar viele Zähne, so dass man sie sehr zuvorkommend behandeln sollte. Zögernd richtet sie sich an das Tier. Liebes Kätzchen, würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll? Das hängt sehr davon ab, wo du hin willst. Wohin ich komme, ist nicht so wichtig. Dann ist es auch gleich, wie du gehst. Solange ich nur irgendwo hinkomme. Irgendwohin kommst du sicher, wenn du nur lange genug weiterläufst. Das ist unbestreitbar richtig, findet Alice. Und so versucht sie es mit einer anderen Frage. Was für Leute wohnen denn hier in der Gegend? Da drüben auf der rechten Seite wohnt ein Hutmacher. Und dort drüben auf der linken Seite wohnt ein Märzhase. Besuche, wen du willst. Verrückt sind sie beide. Aber zu Verrückten möchte ich nicht gehen. Da ist nichts zu machen. Hier sind alle verrückt. Ich bin verrückt. Du bist verrückt. Woher weißt du, dass ich verrückt bin? Musst du doch sein, sonst wärst du nicht hergekommen. Und woher weißt du, dass du verrückt bist? Erstens, weil Hunde nicht verrückt sind. Das wirst du doch zugeben. Meinetwegen? Nun, siehst du, ein Hund knurrt, wenn er böse ist, und wedelt mit dem Schwanz, wenn er sich freut. Ich dagegen knurre, wenn ich mich freue, und bewege meinen Schwanz, wenn ich böse bin. Folglich bin ich verrückt. Ich nenne das Schnurren, nicht Knurren. Nenn es, wie du willst. Also, dann werde ich mich jetzt mal zum Hutmacher aufmachen. Bitte sehr. Gleich nachdem die Katze das gesagt hat, verschwindet sie ganz langsam. Zuerst ihre Schwanzspitze und zuletzt ihr Grinsen, das noch eine Weile sichtbar blieb, als alles andere schon verschwunden ist. So etwas. Eine Katze ohne Grinsen habe ich ja schon oft gesehen. Aber ein Grinsen ohne Katze? So etwas Sonderbares ist mir noch nie untergekommen. Nachdem Alice eine Weile durch den Wald ging, konnte sie das Haus des Hutmachers schon durch die Bäume sehen. Langsam geht sie darauf zu. Wenn er nun aber doch verrückt ist? Ich hätte vielleicht lieber den Märzhasen besuchen sollen.